Imagine, you are in one of the world's most exclusive rooms, and technikers are hobbling with pedals. And you wait and want to sing, but you can't, because there is no one to sing with, and if you begin to sing, they will start to play some strange noises. But in the meantime, you can enjoy your voice with a gold-plated microphone right here in the middle of Köln. It couldn't be better. This is the epitome of perfection in tone technic. That's who we are. Now, a man is riding a Wagen durch den Raum. Schuldlos, als ob es nichts anderes zu tun gibt. Und macht den Klang mit seinen Schlüsseln, als ob nichts aufgenommen wird. Haben Fleetwood Mac sowas erlebt? War Steely Dan auch so unterwegs? Das werden wir nie wissen. Aber unser Erlebnis ist so. Under the apricot moon, beneath the wired sky, the beat is you and I, beneath the wired sky, under the apricot moon, under the apricot moon. Emil, kannst du uns mal diese Karre bringen? Rauschunterdrückung. Ein Aufnahmezustand von Ulrich Bassange. Habe ich schon geschafft, nachweislich in 5 Minuten alles aufgebaut zu haben. Vom Ausladen bis zum fertigen Spielen. Das ist Diogo, bester Schlagzeuger seiner Gewichtsklasse weltweit. Er wiegt 45 Kilo. So, fertig. Ja, waren das 4 Minuten? 4? Naja, jetzt, wenn ich mich nur geschickt hätte. Egal. Ich bin gespannt, wie er jetzt ausschaut, der Hannes. Braun gebrannt. Meinst du vom Ibiza-Urlaub? Was ist der von Beruf? Sohn. Wenn er uns jetzt die Produktion zahlt und das Hotel, kann er durch ehrliche Arbeit dasselbe kaum verdient haben. Ja, obwohl, uns kann er ja zahlen. Georg ist Bassist und Molekularbiologe. Und er kann euch die Welt erklären. Notfalls mit Karl Marx. Das Bier geht aus. Jogo, du hast viel Bier getrunken. Und, ist er schon da? Wer? Der Hannes. Hi, Freunde. Ah, ja, Wahnsinn. Hey. Hey, schau's aus. Long time no see. Ja, wie geht's? Ja, danke. Gut. Werd doch mal ein bisschen älter. Und? Ah, scheiße. Habt ihr ein Aufladekabel zu? Hannes ist der Gitarrist. Er hat die Band wieder zusammengetrommelt. Die Jungs haben sich jetzt 7 Jahre nicht gesehen. Das ehemalige Hörspielstudio war günstig zu mieten, weil es bald abgerissen werden soll. Hier, wir haben keine USB-Teile. Das ist ein Studio. Können wir gleich mal gucken. Ja, also, danke. Ja. Magst du jetzt gucken? Ich brauche ein Handy. Was hast du getrieben? Ich war in New York. Wo hat dich der Erfolg hingespült? Meinst du nach oben. So weit laufen? Ja. Oh mein. Ja. Ja, was hast du mit der Verzeug dabei? Wir müssen jetzt aber erstmal das Auto noch wegbringen. Jetzt sofort. Genau, machen wir es gleich. Ja, klar. Also, sonst gibt es hier Stress mit dem Studiobesitzer. Oh. Da klingelt es. Könnt auch mitfahren. Ja, ciao. Naja, okay. Der Sänger ist auch angekommen. Ich habe mein Kabel. Das ist im Koffer gewesen. Warum sagt denn keiner was? Sind wir da? Ja, natürlich. Wirklich? Ist das für uns? Ja, was meinst denn du? Großartig. Oh, das freut mich total. JJ wollte eigentlich Jura studieren, wie Mick Jagger. Aber dann ist er doch lieber Sänger geworden. Wie Mick Jagger. In Nashville gibt es so ein Haus nicht. Nirgendwo. Es gibt viele tolle Studios, weltbekannte Studios, aber die sind wesentlich kleiner. Prost, vertrauen wir uns wieder. You can say you to me. You can say you to me. Prost. Ja, klingelt, bin. Ich wollte eigentlich nur Bier bringen. Dann rufen wir jetzt wieder an. Hallo? Der Staufer ist hier der Boss. Ja. Zum Jahresende verkauft er sein Studio. Ich weiß, dass ich das nicht. Der ist echt ein bisschen strange. Ich bin nicht der Einzige, der mich fragt, wann kommt diese Überweisung. Das tut mir jetzt auch leid. Ah, ist jetzt gerade sehr schlecht. Ich bin hier, ich muss die Kundenverpflegung. Ich rufe gerne zurück. Auf Wiederhören. Ach. Kann mich jeder hören? Beim Ludwig laufen die Fäden zusammen. Wir hören dich sehr gut. Tschüss. Und was ist zu tun? Mal das Schlagzeug so ein bisschen nach dem C-Dur stimmen, das der Georg gleich von sich gibt. Der ist ja so oldschool mit Anzug und so. Ist nicht mehr der Jüngste, aber in der Branche hat er einen guten Ruf. Der Mann für die schwierigen Fälle. Ich habe Produzent meinen Namen erwähnt. Ja. Du sollst ein C spielen. Oh. Dann muss ich aber in dem Buch nachschauen. Das ist der dritte Bund auf der A-Seite und jetzt los. Der dritte Bund. So von unten. Georg stellt sich gern blöder, als er ist. Sympathischer Typ. Ja, gut. Moment. Ja. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen. Herzlich willkommen im Studio 3. Mein Name ist Ludwig. Und wir werden hier hoffentlich im Hörspielstudio noch unsere Produktion erfolgreich zu Ende bringen, bevor das dann abgerissen wird. Da lacht der Toningenieur bereits. Stopp, bitte. Ihr habt Probleme? Ich, Hannes, habe kein Playback. Ich höre kein Playback. Soll ich was machen, ja oder nein? You sounded good, by the way. Some people dream of being in a studio like this, but we are here. It sounds like Hörspiel. Die göttliche Stimme. No one is listening to this. Du sprichst mit Gott. Gott spricht auch mit euch, aber ihr müsst zuhören. Er spricht durch diesen brennenden Dornbusch. Hier brennt Gott sei Dank noch kein Dornbusch. Everybody's puzzled, no matter how they act. So many possibilities pop up. Nochmal von vorne, bitte. Gonna meet you when the night. Was ist denn jetzt? Ihr wollt nicht, oder was? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah, when are we starting, by the way? JJ, du bist erst nach 4 Takten dran. Klick ist scheiße. Klick ist tot der Musik. Klick muss bleiben. Klick muss bleiben. Ah, okay. Das ist kann man nicht produzieren heutzutage ohne Klick. Das könnt ihr nicht machen. Ich spiele euch jetzt den Klick zu und dann läuft die Sache. Okay, es geht los. 1, 2, 3. Nein. Der Klick muss schon auch richtig anfangen. Wie viele Takten jetzt, bitte? Everybody's puzzled, no matter how they act. So many possibilities. Nochmal für alle zum Mitschreiben. Erst spielt die Band und dann singt der Sänger. Wie viele Takten? 4. Gut, ihr hört, was der Mann sagt. Nach 4. I understand. Just play it. The fact a lot of us look big, but no one's really sure. When the wind gets heavy, everybody floats. When the wind gets heavy, everybody floats. Okay, pass auf, die Form. That was fantastic. Das aufnehmen. Und jetzt soll zweite ich? Vers. Nee. Machen wir das nochmal mit dem, mit dem ich, alten. Soll ich dir ein Zeichen Playback geben, wenn Instrumental Interlude oder so ist? Ich brauche kein Zeichen. Du weißt es. Ich singe, wenn ich will. Okay. Wir meinen, dass das ihr jetzt bitte den Song einmal spielt, von vorne bis hinten. Von hinten bis vorne. Das funktioniert so nicht. Möchtest du nicht mitsingen, JJ? I'm trying to find something different. Okay. Ich möchte etwas anders finden. Aber das also ist natürlich schwierig, wenn, so viele wenn du dich an die Struktur hältst. Jetzt dann möchte ich irgendwie was ausprobieren. Okay, dann machen wir jetzt eine Ausprobierversion. Danke. Everybody's puzzled, no matter how they act. So many possibilities pop up with the fact. A lot of us look big, a lot of us look small. I really like it now, but they got no job. Some of us were hurt, some of us were cold. Well, everybody gets perfect, everybody cold. Everybody floats. Ja, vielen Dank. Jetzt kommt Besuch. Ich meine, das ist ja eh nochmal. Hi. Hi. Wie gesagt, die macht eh gerade Pause. Ich darf mir kurz vorstellen, Mona. Ich habe so einen Musikblog und ich wollte zwischendurch ein paar Interviews machen. Ja, ja, okay. Und ich habe mir erlaubt, euch ein bisschen zu begleiten. Mhm. Okay. Okay, für euch? Ja, ja. Can you sing? Of course I can sing. Yeah, please. Ich fange immer mit dem Schlagzeug an. Okay für euch? Natürlich. Ich auch. Ehrlich, ich bin der Meinung, dass die zu schlecht sind, dass wir sie live zusammen im Studio aufnehmen. Timing, Intonation, allgemeines Zusammenspiel auch. 7 Jahre nicht gesehen und das hört man. Ja, und? Plan? Plan B heißt einzeln aufnehmen. Bitte. Bis es sitzt. Ja. Bitter für alle, vor allem für Emil. Ja, aber es ist mir lieber so, als mir nochmal diesen Driss anzuhören. Ja, müssen wir halt umbauen. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Ja. Was uns nicht gefällt, tauschen wir am Ende gegen andere Spuren aus. Wer sagt sie denn? Das erleben sie dann einfach morgen. Ja. Obacht, Winnetou. Hinter Busch, da hockt er, die Drecksau, die Trägerte. Man muss das nicht so groß thematisieren. Man will sie ja nicht verletzen. Sie sind ja auch irgendwie ganz nett. Ja, wenn sie nicht spielen. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und zwar kommt aus Amberg in der Oberpfalz einer das erste Mal in seinem Leben mit seiner Mutter in Nürnberg ins Kino. Und es läuft Winnetou. Und er fiebert so mit, weil das ist so aufputschend. Und er schaut auf die Leinwand und dann plötzlich steht er auf und schreit, Obacht, Winnetou, hinter Busch, da hockt er, die Drecksau, die Dreckerte. Und vergisst aber, dass im Kino in dem Moment, wo er aufsteht, der Stuhl hochklappt. Dann will er sie wieder hinsetzen und fliegt natürlich sofort auf den Boden. Steht erbost wieder auf, dreht sich um und haut dem Typen, der hinter ihm sitzt, sofort an den Nein. Dir wird das Zeilen den Stuhl wegziehen. Grüß Jogo. Ja. Hallo, und wie läuft's? Bist du glücklich bis jetzt? Ich bin bis jetzt total glücklich. Mit eurem Revival? Naja, wir versuchen halt die Nummern aufzunehmen wie damals und das ist eine schöne Erinnerung. Ist das zu empfehlen, so eine Ehe wieder aufzukochen? Bei mir zu Hause sagt man, nur Gulasch schmeckt aufgewärmt gut und wie ist das mit Bands? Das ist ja eine gute Frage. Der Vögel jetzt gerade auf seinem Schlagzeug. Wieso ist die jetzt der da? Der fühlt sich gut aus. Wieso ist die jetzt da? Blog. Hast du sie engagiert, oder? Nee, ich kenne die nicht. Wer hat der Ludwig? Ich denke, ja, nehme ich an. Jungs mit Jungs. Manchmal wäre ich gern eine kleine Maus und würde in so eine Situation rein. Wenn du als Frau da reingehst, dann veränderst du immer die ganze Situation. Dann sind die Jungs plötzlich anders. Persönlich will man das einfach gar nicht wissen. Ludwig! Studio 3. Hallo Ludwig, Rainer hier. Wie laufen die Aufnahmen? Der Sound wird langsam. Ich habe auch schon Samples vorbereitet. Da können wir dann das ganze Schlagzeug austauschen. Und die Gitarre lasse ich auch weg. Sehr gut. Und für den Gesang richtig Autotune. Und vergiss nicht, Backing Vocals auch mit Autotune. Echt? Im Ernst? Also ich habe die Backing Vocals schon draußen, weil im Moment hat man mehr so einen einsamen Sound. So ist das in der Musikbranche. Es gibt immer noch einen, der weiter oben sitzt auf der Hühnerleiter. Ihr habt gedacht, Ludwig ist der Boss? Falsch. Von Rainer Hanf hängt alles ab. Das Schicksal der Musik. Also die Art zu produzieren halte ich jetzt für schwierig. Da müssen jetzt Entscheidungen her. Wir müssen nichts entscheiden. Na, wir nicht, genau. Die Produzenten. Genau. Ja, absolut, absolut. Nee, absolut. Ich lasse mich total darauf ein, eine Free-as-Free-Can-Version zu machen. Und ich lasse mich darauf ein, die exakte Version zu spielen. Nur wir müssen wissen, welche. Ludwig nimmt erstmal mit Georg und Jogo Bass und Schlagzeug auf. Da gibt es natürlich eine Menge zu diskutieren. Eigentlich hätten die beiden lieber klare Ansagen. Und lass den Georg vielleicht erstmal eine Bassline finden, wo er sich zu Hause fühlt. Wir lassen ihm erstmal einen Schluck Bier trinken. Das ist im Zweifelsfall immer der richtige Weg. Mhm. Ja. Ja, der schaut gerade auf die Ingredienzien. Ja. Es ist bis 8. Februar haltbar um 2.18 Uhr. 2.19. Ja, 2019, aber 2.18 Uhr. Es ist ja genau die Minute vermerkt, wann das Bier verfällt. Danach wird es billiger. Wenn das Geschäft einmal nicht mehr so geht, kaufen wir nach dem 8. Februar. Genau. Ich genieße die Entfaltung des Kunstes. JJ, bist du? Ja. Ist das richtig? Mhm. Du bist der Sänger? Ja. Warum habt ihr euch damals getrennt? Wir haben uns nie getrennt. Nein? Was habt ihr gemacht? Wir sind ein bisschen weitergelebt. Okay. Wie man das macht als Musiker, als Künstler, man lebt einfach weiter. Wir haben uns nie getrennt. Früher hätte man ihn Lebenskünstler genannt. Geld interessiert ihn nicht, sagt JJ. Keine Ahnung, wie er davon in München die Miete bezahlt. Bring Bier und die sind schon in der Pause. Emil, der Plan ist völlig falsch. Du hast gesagt, bring das Bier, damit die sich wohlfühlen, aber ist gar niemand hier. So, das hatte ich dir vor 2 Stunden gesagt. Da war da noch jemand. Sag mal, Jürgen, was hältst du denn von dem Staufer? Der spinnt. Du glaubst, der spinnt? Ja, der ist ein Wirrkopf. Es gibt 2 Gründe, warum ich das mache. Der eine Grund ist, dass die Plattenfirma gerne hätte, dass ich eine ordentliche, moderne, zeitgemäße Produktion abliefere. Ja. Was so ein bisschen schwierig ist, weil die Jungs natürlich eher so ein bisschen oldschool spielen. Ja, der Song ist ja auch alt, ne? Ja, aber man kann ja jeden Song nach vorne holen. Okay. Wenn jetzt jemand denkt, wir machen Amazing Grace als Disco-Nummer, dann geht's ja auch. Okay. Aber man muss ein bisschen drehen. Man muss es nach hier holen, ins Jetzt. Okay. Die Rock'n'Roller früher, die haben auch miteinander das einfach eingespielt. Die haben ja nicht wie in München mit dem Klick erstmal nur einen Bass allein vielleicht. Das hat ja nur in München passiert. Sonst auf der ganzen Welt haben sie sich ja bucklig gelacht über sowas. Das Geld haben natürlich die Münchner verdient. Ja, aber trotzdem ist ja die Musik, die wir verehren, anders entstanden. Oh, ich liebe Donna Summer. Spiel doch einfach nochmal. Habt ihr denn eigentlich schon einen Bandnamen? Das ist ein Problem. Du wirst mir doch nicht erzählen, die Band hat keinen Namen. Was hältst du von John, Hans, George und Yoko? Nein, es muss irgendwas sein, was sofort ins Ohr geht. Wie findest du The Unbeatles? Dieser Staufer macht ja ständig Führungen durch sein Hörspielstudio. Bald liegen hier die Nerven blank. Möchte jemand mitkommen für diese Führung? Jawohl. Du, da fehlt noch unser Sänger. Wo ist der? Ich glaube, den hat's erwischt. Schläft er? Hat er getrunken, was andere machen? Das Hinauswanken war eindeutig. So, ja. Ja. Das ging gegen die Tür gelaufen. Soll ich mal nachschauen, ob der auf dem Klo ist? Oder wo würde ich ihn? Der fährt Karussell. Ich hätte einen tollen Auftrag. Gerade eben hatte ich den JJ noch im Aufenthaltsraum gesehen. Da hat er gesungen zu Hannes Gitarre und... Sandra, war der hier oben? Ach Mann, und jetzt laufe ich hier durch die Gegend, durch die unendlichen Weiten von Studio 3 und suche einen verlorenen Amerikaner. Ich schau einfach mal rum. Toilette könnte noch sein. Nö? Hallo? Nö, auf dem Klo ist der auch nicht. Auf dem Damenklo, wer weiß. So, aha. Viel Geld für nichts. Danke. Jetzt also Studioführung. Na, meinetwegen. Ja, diese Türe verboten. Außer Emil, der geht jetzt gleich zurück. Wie viel bei Spaß. Blaubart. Bei Blaubart gibt es verbotene Türen. Ich habe gehört, man muss Blaubart immer Blaubart durch die verbotene Tür. Blaubart. Es geht aber nur ins Studio, die verbotene Tür, oder? Die verbotene Tür ist wirklich verboten. Die meinen das ganz. Dieser Fahrstuhl ist vollkommen mikrofoniert. Diesen habe ich einbauen lassen, und zwar nur für Vertonungen von Liftfahrten, ohne Personal. Hör mal. Hör jetzt mal zu. Das hat er jetzt echt gesagt. So, der fährt auch nirgends hin, da müssen wir gar nicht reingehen. Gehen wir hier weiter. Hannes, Gitarrist und Songwriter. Hallo. Hallo. Das war deine Idee, herzukommen. Mhm. Warum nach so langer Zeit? Anstrengend. Naja, ich hatte immer noch den Traum, berühmt zu werden. Mit Musik, durch Musik. Geld zu verdienen. Aber warum mit den Jungs? Ich habe kein volles Telefonverzeichnis. Echt jetzt? Ja. Nee, der nervt und echt. Die können, ich meine, er kann Schlagzeug spielen, er kann Bass spielen, er kann singen, wenn er will. Aha. Eigentlich sind das gute Musiker. Mühsam. Ja, ja, Ludwig hier. Rainer, inzwischen hat man ja wieder so unverständliche Buchstaben- und Zahlenkombinationen als Name. Findest du das gut? Du fragst mich Sachen. Ich sage jetzt mal, 103 Point Never, schon mal gehört? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Okay, und du bist nicht für John, Hans, George und Yogo? John, Hans, George und Yogo ist zu lang. Ja, aber vielleicht ist das genau der Witz. Du weißt doch damals, als wir jung waren, Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Ja, habe ich mir nie merken können. Fand ich immer scheiße, den Namen. Also du fandst Bee Gees besser, oder? Bee Gees fand ich besser. Gut. Haben auch mehr verkauft. Schon wieder eine Führung durch das Hörspielstudio? Krass. Hey, die Jungs kommen ja gar nicht zum Arbeiten so. Voll krass, echt krass. Die müssen 2 Songs in 3 Tagen aufnehmen und mischen. Der Luftschutzkeller, das ist auch vorbei. Früher gab es viele Hörspiele, wo noch ein Luftschutzkeller eine Rolle spielte. Und den habe ich immer hier, konnte man Luftschutzkeller simulieren. Da hat er so die Nase ausgestreckt. Keine Radioaktivität. Doch alles nicht zu fassen. Und dann hat die Atomlobby leider uns alle verarscht, und seitdem machen wir diese Luftschutzkeller-Geschichte auch nicht mehr. Woher kommen deine Lieder? Ich weiß es nicht mehr. Die Lieder sind uralt und. Okay. Das ist einfach. Ich weiß nicht, mir ist in den letzten Jahren einfach nichts mehr eingefallen. Und deswegen sind es die gleichen Lieder wie damals. Okay. Und was fehlt dir? Alles. Und. Sorry. Das. Na, alles gut, wir sind ja unter uns. Ja, unter uns. Du stellst es auf deinen Blog. Nein, ich schneide das. Ich bin kein Arschloch. Das ist mein einziges Gebot. Ich glaube nicht an viel, aber daran, dass man kein Arschloch sein darf, daran glaube ich. Bitte kein Bier in den Kopfhörer. Nein, nein, nicht auf die Da bin ich ja. Das Bier bitte nur ins Gesicht. Nein, auf den Teppich. Bier nicht in den Kopfhörer, bin ich Spezialist. Hannes, wir sind lange befreundet. Ah, ja, der will dasselbe wie die Plattenfirma. Der will halt, dass ich einen Durchbruch für ihn, wie sagt man da, vollbringe. Dass du mit der Machete vorangehst. Genau. Fangen wir gleich beim Tag 5 an. 2, 3 und... Hey, ich habe seit 4 Jahren keine Gitarre mehr angefasst. Ich mache keine Musik mehr. Ich bin irgendwie alt, es ist vorbei, es will auch keiner mehr Musik hören. Hey, meine Tochter hört nicht Musik, die hört irgendeine Spotify-Playlist. Das ist Musik. Das ist doch scheiße. Natürlich hast du deine 20.000 Follower. Die interessieren sich vielleicht für Musik, aber pff, die Mehrheit. Ich hab Glück. Ist doch egal, was da läuft, irgendwas. Teppich, wurscht. Und warum willst du dich denn bei dieser Mehrheit anbiedern, wenn sie dich so nervt? Ich kann dem natürlich auch beim meiner weiteren Arbeit dann noch einen zeitgenössischen Anstrich verleihen an der Stelle, aber das wird man dann sehen. Da haben wir Horrorfilme gemacht, also nicht die Filme, sondern noch weiter. Oh mein Gott. Nur die Vertonung, das war die Horrorfilmabteilung. Da stehen so Bleche rum und irgendwelche Besen schon wieder. Den werfe ich jetzt da rein, dann jackpot. Das haben wir so gemacht, habe ich gesagt. Ja, mach aber jetzt nicht die Lautsprecher kaputt, weil die kriegst du nicht mehr verkauft. Vor allem die Führung ist super, oder? Oh, vielen Vertonungen haben wir gemacht. Oh ja, hey. Du gehst rein, ja, dann schreist du und gleichzeitig jackpot. Ich glaube, da hat der Hannes doch auch ein Talent. Es war auch wichtig, dass es dunkel war. Und JJ? Der kommt nicht mehr zu. Soll ich in Ruhe? Ist der mal in die frische Luft? Wenn du ihn findest, gerne, bitte. Georg macht sich jetzt auf die Suche. Das war eine Zeit lang sehr in Mode. JJ? Hausfrauenarbeit akustisch abzubilden. Das war so eine von der deutschen Familienpolitik ein sehr gewünschtes Thema. Weil es gab sehr wenige Geräusche in Hörspielen über Frauenarbeit, dann habe ich gesagt, mach doch mal ein Bügelbrett. Und dann konnte man dazu Dampf machen oder ohne Dampf. Und konnte zum Beispiel, hier, leg mal schnell dein Hemd drauf, nur dein Hemd, nicht ausziehen, nur drauflegen. Man konnte verschiedene Stoffe. Nicht zu heiß, vorsichtig. Ja. Das gehört mir nicht. Entschuldigung. Ich weiß es nicht. Es hat nichts genützt, wie man sieht. Man konnte noch so viele Hausfrauengeräusche in Hörspiele integrieren. Das hat einfach weder den Frauen noch den Männern geholfen. Deswegen steht das hier jetzt auch alles rum. Der Sänger gesucht. Das sollte noch was wird mit den Aufnahmen? Ey Leute, ich sag's euch, das ist alles so weird. Das ist alles so weird. Aber langsam interessiert's mich. Irgendwie erzählen die auch alle was anderes. Aber... Die Mona kann singen. Hast du das gehört? Warte mal. Ach so. Da läuft doch. Hätten wir wieder eine Sängerin. Ja? Ja. Ach so, ja, fertig. Mhm. Mhm. Wegen Gesang. Weißt du? Alforno? Super. Ich glaube, jetzt so für die 500 Euro haben wir heute schon langsam was getan. Für die Bezahlung ist der Hannes zuständig. So, okay. Ich werde hier auch nur bezahlt, dafür, dass ich mit euch arbeiten darf. Wenn du in einem Beruf arbeitest, wo zum Beispiel die Wertschöpfung sehr gering ist, und das ist in künstlerischen Berufen der Fall, das muss man einfach mal sagen. Mhm. Wenn mir ein Blödmann vom Finanzamt kommt und fragt, wann ich denke, wieder gewinnorientiert zu arbeiten, dann muss ich sagen, hey, seit 30 Jahren versuche ich das, logisch. Aber wenn du zum Beispiel viel im Theater arbeitest, hat der Staat den Deckel drauf, bestimmt darüber, wie hoch die Gagen sind. Mhm. Ja, und wenn ich dann dazu diene, dass ich das Geld vom Staat von der einen Tasche in die andere stecke, dann nennt man das üblicherweise Geldwäsche und kommt in den Knast. Und wir Künstler treiben aber das. Wir sind die Geldwäscher vom Staat. Ganz normal in einem Staatstheater, Stadttheater, sonst was. Egal, ob du jetzt Filmmusik machst, Theatermusik oder Schauspieler. Die Selbstausbeutung ist irre hoch. Mhm. Und wo ist denn jetzt der JJ? Ja, weg. Keiner weiß. Das weiß es nicht. Ich war auf der Herrentoilette, da ist er nicht. Hey Leute, ich wieder. Es ist bald Mitternacht. Der Sänger ist immer noch nicht aufgetaucht und das ist doch zu hart, oder? Unterdessen vertreiben wir uns die Zeit damit, dass ich diesen Song singe. Echt wahr? Ich mach das jetzt. Also singen ist maßlos übertrieben. Ich spreche den so drüber oder ich stöhne da so. Es macht irre Spaß. Ich frage mich allerdings, ob ich unterdessen noch ein bisschen nachforschen soll, wo JJ abgeblieben ist. Also erstens fand ich den voll nett und zweitens, es ist einfach zu rätselhaft. Ja, okay. Ich melde mich wieder. Ja, yeah. Sie haben alle hier die Kopfhörer an. Richtig, richtig. Und wie geht die Melodie? Wie immer. Die wie immer. Die Mona hat das Stück ja überhaupt noch nie gehört. Die muss ich die Melodie mal hören. Ja, nee. Was heißt, nee. Ich kann so drüber sprechen. Ja, mach das mal. Zum Beispiel, ja, das ist gut. Achtung! Er gibt ja die Melodie dazu. Emil, ist soweit? Dann höre ich was. Band läuft. Oh, das ist mega. Oh, zu laut. Stopp, stopp, stopp. Zu laut. Mona, pass auf, du kannst dir das einstellen. Seid ihr wieder soweit? Na klar. Gonna check out all the rockets that scratch on a motionless sky. There's a world of adventure ahead for you and I. And if you're nice sehr schön, to me, aber du musst jetzt tatsächlich näher rangehen, Mona, wenn du so hauchst. Am besten auf Tuchfühlung. Hey, es sind 7 Jahre und ich stehe da, wo ich vor 7 Jahren war. Mit dem Unterschied, dass ich weniger Geld habe. Dass ich hier den Führer und die anderen Idioten bezahlen muss. Diesen Produzenten. Das ist der Unterschied. Emil, ich muss drehen. Schau mal hier, ich habe... Ich meine, es sind nur zwei jetzt. Ja. Hey, Vorsicht! Ja, Entschuldigung. Also ich habe hier jetzt, das ist, glaube ich, die dritte Mahnung. Weißt du, nach wie vielen Mahnungen? Ich weiß gar nicht, jetzt ist ja, drei. Moment, Sozialleistung. Sie drehen den Strom ab, oder? Nee, Sozialleistungs-, Krankenkassen, das ist egal, ihr seid ihr alle noch gesund. Ja, mein Magen, der ist ganz flauschig. Folgendes, ich habe so viele Rechnungen, es macht gar keinen Sinn, das zusammenzuzählen. Ich muss irgendwo anfangen. Ja. Das heißt, es gibt ein Geldproblem. Nein, es gibt nur ein Zahlungsproblem. Geld habe ich keins mehr, aber jetzt ist das Problem, ich muss diese Zahlungen, die schneiden dir den Hals ab, wenn du nicht zahlst. Aber wir haben ja jetzt einen Auftrag, oder nicht? Ja. Wir nehmen doch jetzt was auf. Ich habe mit dem leider einen erfolgsbeteiligenden Vertrag gemacht und so wie das bis jetzt klingt, habe ich da noch nicht die Perle des Jahrtausends gehört. Weißt du, was ich nämlich gestern komplett vergessen habe, dich zu fragen? Ja, du hast ja eigentlich voll den tollen Lebenslauf und so viele verschiedene Jobs. Ja, du nicht? Nee. Was hast du immer geblockt? Nein, ich habe nicht immer geblockt. Was hast du gemacht? Ich bin in Jungs nachgereist. Echt? Ja, echt. Nach Moskau? Moskau, das war ein toter Junge, dem ich nachgereist bin. Innerlich tot? Nee, äußerlich tot. Das war ein Dichter. Ich bin einem Gedicht nachgereist. So mit 16, romantisch. Einem Gedicht? Ja, einem Gedicht von Blaise Cendrars. Wow. Das heißt die Prosa vom Transsibirischen Express. Und der erste Satz ist, ich war ein Jüngling von 16 Jahren, die Stadt war Moskau. Und dann geht es über x Prosa-Seiten. Und das steht jetzt in deiner Biografie? Nee, das mit dem Jüngling hat nicht gehauen. Euch betrifft es ja nicht, ihr bekommt sowieso nichts. Die Frage ist jetzt nur noch, wie ich das Ende... Ich noch hier. Das ist ja super. Nein, nichts nicht. Ihr habt ja Löhne, die zahle ich natürlich mit Geld, das ich nicht habe. Das ist ja kein Problem. Ich habe ja eine GmbH, die kann ich verschulden. Das größte Problem habe ich jetzt hier bei dieser Rechnung. Versorgungsbetriebe hier von dieser netten Stadt, die scheinen jetzt mir zum vierten Mal, ich lese euch vor, sehr geehrter Herr Stauffer, auf unser mehrfaches Schreiben haben sie bis heute nicht geantwortet, bieten ihnen eine Raten, kann ich auch nicht, ansonsten sehen wir uns gezwungen hier die Stromversorgung vom... Hallo Ludwig. Hallo, ich habe gestern noch ein paar... Servus Stauffer. Ja, sie hatte schlecht. Ist schlecht, ja, wir müssen ein bisschen arbeiten, du weißt ja. Also, was, Sandra? Alles klar? Seid ihr fertig? Ja. Also, ich hab's dir gesagt. Wollt nicht unterbrechen. Nee, ich sag's Emil nochmal: Es war interner hier wegen des Mischpultes, könnte sein, dass der Strom dann ausfällt. Okay. Ja, hast du verstanden? Ja. Gut. Okay. Ich habe ein paar Spuren vorbereitet, die können wir dann austauschen gegen die Musiker. Lass mal hören. Okay. Sind modern jetzt, ne? Wird jetzt ein bisschen moderner eigentlich. Also ihr habt ja gehört, was der Executive gesagt hat von der Plattenfirma. Ja. Na ja gut, er hat sowas mehr gedacht, so wahrscheinlich, ne? So ein bisschen. Ich habe da auch ganz wichtig später so eine Cowbell drin. Lieferverkehr. Cowbell ist immer gut. Ja, aber also das ist ja von der Band jetzt. Naja, aber ja, klingt cool. Der Bass ist doch besser als der echte. Ja, stimmt. Fetter auf jeden Fall. Schlagzeug eigentlich auch. Ja. Okay, also ihr habt jetzt so einen Eindruck. Ja. Und du kümmerst dich dann darum, dass wir irgendwie dann irgendwie auch mal Geld kriegen und so? Ich laber die, okay. Ich lasse noch ein bisschen laufen. Okay. Ja, klingt schön. Ich habe noch so einen Käsefreund, der da im Intro noch so ein bisschen was erzählt. Wo ist er denn? Ah, hier. Oh. Hey. Was ist los? Ja, das ist bestimmt das Netzteil. Komm, nee, warte, ich habe eine Kerze. Wie ist das? Ihr habt öfter... Habt ihr öfter Stromausfall hier? Nee, das ist jetzt das erste Mal. Ja, ich war ja auch schon ein paar Mal hier, aber... Bestimmt nur die Sicherung raus. Ja, aber die sind, glaube ich, alle drin. Stromrechnung bezahlt? Ja, nee, eben nicht. Da sollte ich ja gerade anrufen. Ja, okay. Ja, was haben wir das letzte Mal gemacht bei Stromausfall? Ich habe das nicht so im Kopf. Ich pause. Hörspielstudios sind einfach geil. Das ist einfach. Schaut, dass man keinen Film drehen, das ist natürlich diese große Aufnahme. Das Studio wird danach abgerissen. Für einen Musiker haben Studios irgendwas so wie für gläubige Menschen Kirchen. Das hat was Heiliges. Emil, ich habe hier Licht im Hauptsaal. Wie ist es bei dir? Ja, sieht gut aus. Läuft wieder. Sieht gut aus. Dass du mal als Stand-Up-Comedian gearbeitet hast. Und zwar in den scheiß USA. Wie kam das denn dazu? Ich dachte, das muss jetzt in meine Biografie rein. Ich habe es mir ehrlich gesagt zugetraut. Man kann manche Sachen woanders besser als... Es ist eine Maske aufsetzen. Die Fremde? Die Fremde, ja. Ja? Du bist ein Fremder. Du hast Superkräfte plötzlich. Du hast einen Anzug an und dann kannst du fliegen. Du kannst auch auf Bühnen gehen und kannst in einer fremden Sprache Witze erzählen. Ja, das stimmt. Einer von den Technikern hat gestern gesagt, wenn der Hannes die richtigen Drogen nehme, dann könnte glatt ein Musiker aus ihm werden. Ich glaube, der steckt einfach in der Midlife-Crisis. Wenigstens sucht er was. Also es ist mehr als was die meisten Leute in dem Business tun. Das sind einfach Content-Verwalter. Die mögen gar keine Musik. Weiter geht's. Okay. Hannes ist da. Ich hole ihn dir mal ans Gerät. Ja. Hannes? Hi, Rainer. Hey, Hannes, wie geht's? Ja, mir geht's super. Und dir? Ja, auch gut. Ich bin hier an der Côte d'Azur und ich muss da wieder weg. Leute. Wir haben auch jetzt eine Sängerin. Hey, hat sie eine schwarze Stimme? Ja, so im Hintergrund. Aber für die Fotos ist sie gut. Backing Vocals. Ja, ja. Für die Fotos schiebt er sie nach vorn. Ansonsten, Hintergrund ist gut. Okay, ich muss jetzt wieder weiter. Boris ist... Hannes verspricht sich viel von seiner reiner Hanf-Connection. Es tut mir fast ein bisschen leid, weil hier geht's eindeutig nur um One-Hit-Wonders. Hier haben wir so Schallversuche gemacht. Ah. Das ist echt das Beste und alle folgen diesem Irren. Aufgenommen haben. Komm schnell hier, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Klingelmaschine. Der Klingelkasten. Wie, du stöhnst? Ich bin eine Metalise. Wer sagt jetzt sowas? Du bist erst um 5 Uhr eingeschlafen. Ich weiß nicht. Oder bist du um 6 wieder aufgewacht? Ich weiß nicht. Ah, der Wecker. Ja. Wo ich es extra rausiert habe, so doof. Nein, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich bin immer wieder so ein bisschen weggekippt. Also, wie ihr alle gemerkt habt, hat sich gestern im allgemeinen Einvernehmen der Sänger aus dem Projekt verabschiedet. In echt ist es so. JJ hat sich einfach aus dem Rennen gesoffen. Zugeschüttet, rausgetrunken aus dem Game. Professionell geht anders. Ja, überhaupt läuft hier so ziemlich alles schief in Studio 3. JJ ist hier leider nicht mehr bei uns und wir werden mit der Mona weiterarbeiten. Hm? Und der Ludwig? Und wir werden der tut so voll cool. Produktion zustande kriegen. Im Anzug. Ey, ernst jetzt? Ja, freilich. Neue Sänger. Ja. Ein neues Spiel, ein neues Glück. Juhu, hey, ja, Mona! Ja. Oh, Leute, das glaubt ihr nicht, was jetzt hier gerade abgeht. Okay, alles klar. So können wir uns nennen, Mona. Sag mal, Prost. Wie lange bist du denn noch auf der Terrasse in der Bar geblieben? Ich habe 3 Kölsch zu mir genommen und dann bin ich gegangen. Aber ihr wart doch nicht... Bist du der Letzte? Nee, ihr habt doch den komischen Mixdrink getrunken. Ich bin dann noch runter, hab das Laken geholt und bin zu dir ins Zimmer. Aha. Jetzt wird es ja spannend. Das lag daran, dass es ein Zimmer nicht mehr gab, plötzlich. Na, wer das inszeniert hat, möchte ich mal wissen. Von langer Hand vorbereitet. Das war eine Inszenierung. Das war ein Liebesgott wahrscheinlich. Kann natürlich auch sein. Er hat geschossen. Voll in das Laken daneben getroffen. Und wir hatten 5 Kissen. Hey, die Lia ist jetzt hier. Darf ich vorstellen? Das ist der Yogo. Er heißt so auf dem fixen Foxy-Heft. Genau. Schlagzeug. Okay. Cool. Wie du siehst. Hannes Er schreibt hier die Songs. Mhm. Manchmal hat er Superkräfte, aber meist nur in den USA, hier selten. Stimmt's? Nee, mach weiter. Ich mach weiter. Und das ist der Georg. Hallo, das ist die Mia. Und JJ kann ich dir nicht mehr vorstellen, weil wie du gehört hast, der ist nicht du mehr bist da. Jetzt also offensichtlich singe ich das jetzt. Mhm. Okay. Hat sich irgendwie anders gefühlt. Ja, und hast du dich schon vorgestellt? Das ist Mona, unsere neue Sängerin. Also ich spreche jetzt auch mal im Namen der Plattenfirma. Mona ist, glaube ich, ein ziemlich guter Bandname. Kann man auch auf Italienisch, Französisch oder Englisch gut aussprechen. Da wird der Rainer Hanf begeistert sein. Vor 7 Jahren dieser wie? Rainer Hanf. Hans Wurst. Hans Wurst. Das ist halt einer von diesen Produzenten, die halt irgendwelche Vorstellungen von Verkauf haben. Das mag bei Industriegütern in der Wirtschaft funktionieren. Das war einer von diesen Glücksrittern und wahrscheinlich BWLer, der gern Musik hört oder so. Der Ludwig ist ja Musiker. Der hat ja mit Geld auch nichts zu tun. Mhm. Also da gibt es ja ein paar Sachen mit dem Geld, die müssen wir eher mit dem Hannes besprechen. Mhm. Wer betält, der bezahlt. Wer arbeitet schon? 1, 2. Die Frage ist, ob man die Aktion jetzt bringen muss, weil wir Tonaufnahmen machen. Stell dich da einfach dahin, dann machen wir die Fotos. Du schaust gut aus. Wird Kopf. Sollen wir Instrumente mitnehmen? Ja, oder nein? Ja. Tut, was die Frau sagt. Vorsicht bitte. Bitte die wenigen verbleibenden Geräte hier nicht zerstören. Hannes, du musst ein bisschen näher zum Schlagzeug, sonst kann ich dich nicht sehen. Kannst du bitte ins Bild stehen? Yes. Wieso machst du das Bild? Das ist ein Selfie. So. Selfie muss man selbst machen. Und jetzt brauchen wir alle Arme hoch. Ja, steck meine auch. Das kann ich auch machen. Auf jeden Fall könnt ihr so stehen bleiben, wie ihr steht. Als hätten wir den Song schon im Kasten. Genau. Beneath the white sky. Ja, kannst du mal mitsingen? Mal bitte. Geil. Also, einmal mit Gesang. Lasst die Klänge klingen. Dann brauche ich aber den Text. Okay. Ich kann doch einfach zu dir kommen. Oder ich komme zu dir. Von Kenia. Obacht, Winnetou. Aha. Hinter dem Busch. Sollen wir dir hier so ein... Die drehst auch, die Träger. Das ist wurscht. Egal, lass gut sein. Hm? Achtung. Ich muss nochmal dazwischen brechen. Ich brauche nämlich noch ein paar gestelltere Fotos von euch. Am besten ein Selfie von dir mit der Band im Hintergrund. Okay. Und ich denke mir, ihr könnt euch ja beide bewegen. Mhm. Wahrscheinlich am besten vor dem Schlagzeug. Mhm. Ich halte es für wichtig, dass wir die 2 Takte vor dem Vers 2, dass wir das ihr die hört, dass ihr einen Einstieg bekommt. Das wäre für dich die Stelle Under the African Moon. Ja, okay. Ihr zeigt mir jetzt das Zwischenspiel sozusagen. Genau. Schön. Dass du weißt, und wann das... Probier. Das war's schon. Ja. Nochmal. Ihr könnt euch dabei bewegen, bitte. Wir können uns bewegen. Bewegt euch so bewegt dabei. Euch. Okay, Bewegung. So. Auch du. Hab ich was gesagt? When the night comes under the apricot moon, gonna give you loose kisses and sing you tune. Was soll man dazu sagen? Gonna sing it so sweetly. Ah ja, komm Leute, ist schon geil, oder? Außerdem mein erster Versuch. Gonna buzz like a cricket. And then I'll take my chance. Hier hinten ist noch eine interessante Ecke, das war für ostdeutsche Hörspiele. Viele ostdeutsche Sender, das weiß gar niemand, die haben früh schon bei mir, also als Schweizer war ich ja lange neutral, bin ich immer noch, schon lange, bevor das offiziell erlaubt war, haben die dann berührendere Hörspiele produziert im Westen. Hey Leute, ich schwöre, man sieht ziemlich an, das sieht ganz normal aus. Du hattest doch gestern noch, habt ihr das bei mir mitgekriegt, diese Geschichte von Jogos brennendem Koffer? Mein brennender Koffer? Ja, ja klar. Das war der Koffer von meinem Vater. Wirklich? Den habe ich am Rhein entlang geschoben. Nein, kein Erbstück, der Vater war auch dabei. Aber ich habe seinen Koffer gezogen, weil er mit dem Zug nach Köln kam und ich schon da war. Ja. Und dann vorsichtshalber am Rhein entlang gezogen. Am Rhein entlang gezogen. Da ist genug Löschwasser. Damit es schneller gelöscht wird. Plötzlich raucht es hinten. Und dann sind die Räder aufgegangen. Ich bin geschmolzen vor Hitze. Weil du so schnell gezogen hast. Nein, weil ich nicht. Der hat super Kräfte. So schnell habe ich auch wieder nicht gezogen. Aber es hat, denkt man gar nicht, ja? Ja, plötzlich hat es geraucht und der Koffer war kaputt. Ich weiß. Zerschmolzene Räder. Ich weiß nicht. So geht es jetzt hier also zu Ende, mein kleines Gastspiel. Mit einer Studioparty. Und was feiern wir? Dass keiner kriegt, was er will? Keine fertigen Songs? Kein Reichtum, kein Glück, keine Liebe? Ja dann, Prost, Leute. Worauf trinken wir? Aufs Scheitern. Auf das Alter. Auf den Tod. Das kriegen wir. Garantiert. Auf arme Musiker. Auf gierige Content-Verwalter. Auf mehr Frauen in Tonstudios. Und trinken wir auch auf JJ und auf seine Freiheit, die er dem Tonstudio vorgezogen hat. Yay, yay, yay, JJ, auf dich. Ich unterbreche ja ungern, aber wir haben einen Rough Mix fertig. Und dazu würde ich jetzt ausnahmsweise alle Musiker hoch ins Studio bitten. Jogo! Setzt wieder der Alkohol ein da unten. Ja, hoch. Gut, dass es gleich vorbei ist. Ja. Wo darf der Komponist sitzen? Ach, ihr könnt euch hier so rumverteilen. Ja, ihr müsst leider stehen. Ja. Ist eng hier. Jetzt bin ich gespannt, Ludwig. Jetzt bist du gespannt. Gut. Jogo! Ja, der Georg muss erst noch seine Fotos machen hier. Der hat noch nie so eine Regie gesehen hier. Schade, dass das abgerissen wird. Für eine Tauchschule fahren. Ja. Wieso? Ich gehe gern tauchen. Echt? Ja. Du kommst dann wieder hierher, kommst du mit ins Wasser drin. Ein Tauchkurs. Ich bin total ängstlich. Ich stehe schon unten und warte. Dann, Emil, fahr mal ab. Okay. Kannst du lauter machen, bitte? Was ist denn Musik heute überhaupt noch? So ein Lifestyle-Hintergrundrauschen oder der Soundtrack für eine Poll-Party irgendwo in einer Kiesgrube? Ja, egal. Eigentlich war Musik mal Rebellion, Grenzüberschreitung. Das ist Musik eigentlich. In Studio 3 habe ich live miterlebt, wie alles, alles, absolut alles austauschbar ist. Nicht alles. Ich nicht. Ich, die Influencerin eures Vertrauens. Ich melde mich wieder. Bleib dran. Ihr hört von mir. Das läuft super auf dem Balearen. Ibiza. Wahnsinn. Ja, ist gut geworden. Super. Ist das euer Ernst oder nicht? Klar. Ja, nur so. So wird es auf jeden Fall ein Hit. Könnt ihr was holen? Also ich wieso ich find's habt ihr denn das ganze Schlagzeug rausgemischt? Das ist ein Schlagzeug drin. Das war im Intro, war das drin. Ja, das Intro, da habe ich da noch gehört. Hast du das gehört? Und wir haben ja die Bassdrum aber auch gesampelt und dann bearbeitet mit dem Filtern und dann durchgehoben. Ja, und dann noch Also die ist schon drin, ist komplett zugelegt. Das ist jetzt modern oder was? Ja klar. Ja, klar. Hat man das jetzt so? Ja, das hört die Jugend. Hast du Kinder? Ja. Was hören die? Wagner. Ach so, ja. Solche Kinder. Ja. Also ich war am Wochenende auf der Kampenwand oben und da waren so Burm, die haben so Musik beim Runtergehen gehört. Da habe ich mir gedacht, ich ziehe gleich eine runter. Reduktion heißt es. Also stört dich jetzt, dass da kein Schlagzeug mehr ist? Natürlich, ich bin ja nicht mehr dabei. Aber das Mono macht es doch geil. Da muss ich sagen, Respekt. Das ist das Einzige. Und der Einatmer gefällt mir. Also der ist super. Was da als an Musik übrig bleibt, ist jetzt nicht mein. Ich rede ja mir von unserem vorletzten Jahrhundert. Hör doch mal die Charts an. Schlagzeug noch mal höher am Anfang. Einmal können wir noch den Anfang hören. Aber nur kurz. Nur das Intro, mehr ist es ja nicht. Dann ist es ja schon weg. Das ist ja geil. Aber ja. Das klingt doch jetzt nach Zukunft. Das geht nach vorne, es muss aber möglichst das Jahr noch rauskommen, weil sonst ist das... Das Weihnachtsgeschäft. Das Weihnachtsgeschäft muss man abgreifen. Rainer kommt ja. Achso, hat der da die Finger wieder? Rainer Hanf hat angerufen, hat gesagt, er hätte es gern ein bisschen in diese Richtung. Der wieder. So hört sich's an. Er hat es noch nicht gehört. Ich wollte es euch zuerst vorstellen. Ich finde es geil. Was wir mal gespielt haben mit Herzblut, das ist nichts mehr vorhanden. So. Seid ihr dabei? Ja oder nein? Nein. Was? Na, wenn man mich jetzt da stundenlang spielen lässt und dann hört man nichts von dem, was ich spiele, dann brauche ich ja nicht mitmachen. Keep playing. Very beautiful. Was denn? Dies ist die Mailbox von Hannes. Hannes ist derzeit nicht zu erreichen. Hannes ist weg. Hannes has left the building. Good night. Der Hannes ist verschwunden. Er hat mich als Leiter dieser Produktion geholt, also muss ich dem Staufer das Geld geben. Ich sitze jetzt auf den Kosten. Ich muss euch bezahlen. Ich muss sogar die Musiker bezahlen, die wir eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Der muss doch erreichbar sein. Der lässt sich nicht in die Karten schauen. Das war schon immer so. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht am Ende noch von Rainer Hanf irgendwie eine Absage kriege. Jetzt habe ich mir gedacht, es gibt so einen Trend im Moment zu Dokumentarhörspielen. Meistens wird es so käsig gemacht, da lädt der Regisseur ein paar Schauspieler ein und die sollen dann so tun, als würden sie improvisieren. Und dann hörst du aber immer, es sind Schauspieler. Und bei uns, es sind ja Musiker. Und ich meine, komische Momente haben wir ja auch. Es gab ja Momente drin, die kannst du ja gar nicht hier finden. Also was kann man gar nicht schreiben, die passiert sind. Also im Prinzip haben wir hier jede Menge Sachen, die hier ins Unreine gesprochen wurden. Nicht so gespielt eben, sondern das volle Menschenleben. Also so... Musiker nehmen auf und es scheitert fürchterlich. Ja. Wir waren ja auch im Hörspielstudio, hat eine gute Akustik hier. Die Bänder kann ich ja hier raustragen. Es gibt ja noch so ein paar öffentlich-rechtliche Sender, die machen noch Hörspiele. Also die haben jetzt ihre Studios noch nicht abgerissen. Ja, ich meine, das ist eine Menge Arbeit. Rauschunterdrückung, ein Aufnahmezustand von Ulrich Bassange. Trommler? Jogo Pausch. Bassist Georg Karger. Gitarrist Johannes Meyer. Sänger JJ Jones. Produzent Ulrich Bassange. Influencer Mona Petri. Studiobesitzer Michael Staufer. In weiteren Rollen Daniel Dietmann, Lea Gottschalk, Bernhard Jugel, Sebastian Nohl und Jasmin Schäffler. Technische Realisation Daniel Dietmann, Sebastian Nohl, Ulrich Bassange und Benno Müller vom Hofe. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Songtexte Stefan Schwertfeger. Arrangements Wolfgang Neumann und Philipp Stegers. Regie und Komposition Ulrich Bassange. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF 2019. Dramaturgie Hanna Georgi.